Was nun speziell die Canossa-Vorgänge und die ihnen voraufgehenden Ereignisse betrifft, so kommt Holder Egger zu einem jeden Wahrheitsgehalt in Lamberts Darstellung vernichtenden Ergebnis, das von Zeumer folgendermaßen zusammengefasst wird. Lambert ist durch und durch unwahr. Seine Darstellung ist durchaus tendenziös entstellt. Nichts darf man dem überführten Lügner glauben. Nun beruht aber auf ihm allein die berühmte Schilderung, wie Heinrich IV. Nach seiner Bannung und dem Abfall der Fürsten seinen Bußzug nach Canossa unternimmt. Wie er von allen verlassen, begleitet allein von seiner Gemahlin und einem getreuen Ritter, die beschwerliche Fahrt über den winterlichen Alpenpass ausführt und wie er endlich im Vorhofe des Schlosses Canossa 3 Tage lang in Schnee und Eis und im Büßerhemd stehen musste, ehe es ihm gelang, die Lösung des Bannes vom Papste zu erwirken. Diese für das deutsche Kaisertum so schmachvollen Vorgänge zerrannen vor Holger Eggers kritischem Scharfsinn in nichts, da er alles nur als ein Lügengebilde des Herfelder Mönches erweist. Ziehen wir nun den Schluss, so ergibt sich, dass die Geschichte von des Königs 3-tägigem Bußestehen im Schnee und Eis eine Fabel ist. Sie ist aus den Geschichtsbüchern zu streichen. Siehe Holder Egger, Neues Archiv, Band 19, Seite 553. Holder Egger hat nun hiermit nicht etwa die ganze Canossa-Erzählung als Fabel erwiesen. Für ihn steht vielmehr die nackte Tatsache, dass Heinrich in Canossa von Gregor dem VII. Lösung des Bannes erfleht habe, nach wie vor fest. Nur die schmachvollen Ausschmückungen Lamberts, wie der einsame Übergang Heinrichs über die Alpen und das 3-tägige Bußestehen, verwirft er als tendenziöse Märchen des Hersfelder Mönches. Zweitens, der Bericht Gregors des VII. An die deutschen Bischöfe und Fürsten. Autoritätsgläubig hatten die Geschichtsschreiber jahrhundertelang Lamberts Fabeleien von den Canossa-Vorgängen für historische Wahrheiten genommen, bis zuerst Ranke die Annalen kritisch prüfte und Zweifel aussprach. Heute ist Lambert als Märchenerzähler endlich erledigt. Es ist heute volle Einstimmigkeit erzielt, dass eine kritisch gültige Erzählung der Vorgänge zu Canossa sich nicht mehr auf Lambert, sondern nur auf die von Gregor dem VII. Selbst mitgeteilten Tatsachen stützen könne. Wir stehen nun also vor der Hauptquelle für die Canossa-Tatsache. Und diese Hauptquelle soll nach einstimmigem Urteil der Fachleute so sauber und historisch echt sein, dass jeder Zweifel verstummen muss. Wo steht nun Gregors Bericht über Canossa? Dieser Bericht, der einzige also, der nach Ansicht der Fachleute Glauben verdient, steht im Register Gregors des VII. Wie, im Gregor-Register? Der Leser wird nachdenklich, sehr nachdenklich. Er erinnert sich, vom Gregor-Register schon allerlei gelesen zu haben, im 3. Kapitel des 3. Heftes dieses Werkes. Hier wurde der Beweis geliefert, dass das Register Gregor des VII. Von Anfang bis Ende eine Fälschung aus der römischen Zentrale ist. Und somit steht fest, auch Gregors Bericht über Canossa ist glatte Erdichtung. Damit fällt aber die Hauptquelle für Canossa und damit wird endlich die ganze Canossa-Geschichte als das erkannt, was sie in Wirklichkeit ist, nämlich Dichtung. Drittens, die Konzeption der Canossa-Dichtung. Als die Fälscher daran gingen, den Plan für den Canossa-Roman zu entwerfen, sahen sie sich vor eine schwere, ja unlösbare Aufgabe gestellt. Die Geschichte eines von aller Welt verlassenen deutschen Königs, der sich vor dem Papste in den Staub wirft, so zu erdichten, dass die Geschehnisse sachlich und psychologisch glaubwürdig klingen, ist nämlich unmöglich. Es bringt das kein Dichter fertig, auch Shakespeare nicht, der seinen Lear schon von vornherein auf unmöglichen Voraussetzungen aufbauen muss. Der Canossa-Roman ist denn auch ein überaus klägliches Machwerk geworden. Ausgangs- und Höhepunkt für die Konzeption sollte die große Bußszene bilden. Damit diese Szene möglich erschien, musste Heinrich IV. Vorher als von jedermann verlassen hingestellt werden. Damit dieser Zustand eintreten konnte, musste wiederum früher der König sich mit aller Welt entzweit haben. Nun berichtet uns ja die Geschichte, wie Heinrich sich tatsächlich einen Feind nach dem anderen schuf. Aber wie fing Heinrich das an? Wieder müssen wir die Quellen ins Auge fassen. Welches ist die maßgebende Quelle? Das ist unser famoser Lambert. Von ihm weiß es jedermann, wie Heinrich IV. Die Sachsen bedrückte und peinigte. Wie kam Heinrich zu solchem Vorgehen? Lambert weiß das natürlich sehr genau und detailliert zu begründen. Er stellt es so dar, als sei die letzte Ursache alles Übels im Reiche der erste Grund für die Erhebung der Sachsen und Thüringer der thüringische Zehntenstreit gewesen. Siehe Neues Archiv, Band 19, Seite 382.